Упражнение 18, страница 112. А. Шлитшуh. Ballspiel. Sportzirkel. Volleyball. Sportlehrer. Fußball. Sportfest. Fußballspiel. Freundschaftstreffen. Fußballspieler. Winterferien. Betriebsfußballmannschaft. Heimatstadt. Skiwanderungen. Leichtathletik. Wettkampf. Schwerathletik. Skiwettkampf.